Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 976 an Schiller. Sagen Sie mir, bester Freund, ein Wort von sich und Ihren Arbeiten, meine Versuche, mich der hohen und schönen Welt zu nähern, sind mir nicht zum Besten gelungen. Wenigstens auf einige Tage bin ich wieder ins Haus zurückgedrängt. Da möchte ich denn etwas Erfreuliches von Ihrer Warte her. Und zugleich fragen, ob Ihre Dame wohl morgen früh den Donnerstag mit den Freundinnen bei mir feiern möchte. Wohlsein und Stimmung, den 9. Januar 1805. G. Eben höre ich, dass die Hoheit uns morgen beglückt. Es wäre recht artig, wenn Sie sich entschlossen, auch teilzunehmen.